Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guzo. Drittes Abenteuer. Das ist nicht die Wahrheit, das ist Sand. Episode 7. Das Mutterschiff. Unser letztes Abenteuer spielt in Rowdy Yates, jenem berüchtigten Gebäudekomplex aus den 70ern, der durch seinen Jungfernflug und Absturz ins Meer weltweit bekannt wurde. Über 15.000 Menschen sollten hier ursprünglich in 7 Wohntürmen leben und im darunterliegenden Gebäudesockel arbeiten, einkaufen und zur Schule gehen. Büros, Kindergärten, Nagelstudios, Praxen, Naherholungsparks. Theoretisch hätte man nie Miamis Betonriesen verlassen müssen. In den 80ern kam es dann jedoch zu einer Welle von Ladenschließungen und innerhalb weniger Jahre stand der Sockel leer, was den sukzessiven Verfall des Komplexes einläutete. Es folgten Aufstände von Jugendlichen, die Rowdy Yates endgültig als Ort des Niedergangs und der Verwahrlosung brandmarkten. Pläne für Radikalumbauten kamen und gingen, Planierraupen und Abrissbirnen wurden angeschleppt, nur um dann inmitten der Arbeiten alles stehen und liegen zu lassen, weil die Bauarbeiterinnen Angst vor den Bewohnern hatten, die mit ihren Kindern wie aus dem Nichts auf der Baustelle auftauchten. Wie das IME-Zentrum in Hannover also. Stimmt. Was? Schon gut. Ihr schlüpft in die Rollen von 3 WG-Mitbewohnern im Wohnturm 7, die eines Mittags von einem heftigen Beben überrascht wurden. Es dauerte nicht lange, bis sämtliche Fernsehsender dieselben verwackelten Aufnahmen wiederholten. Groß und grau erhob sich der Gebäudekomplex unter tiefblauem Mittagshimmel. Ungläubig ließen die Menschen in Miami alles stehen und liegen. Das Betonmonster war aufgestiegen, schwebte bald 500 Fuß über dem Boden und nahm Kurs Richtung Osten. Ihr, die Bewohnerinnen, konnten nur hinabstarren auf eure Stadt, von der ihr euch langsam entferntet. Unter dem Koloss entwickelte sich eine gewaltige Staubwolke. Kabel, Leitungen, Metallträger wurden abgerissen. LKW-große Trümmer stürzten herab. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Ringervereine und Rettungsfahrzeuge rückten aus. Zeppeline und Hubschrauber nahmen Kurs auf den fliegenden Fremdkörper. Sie wirkten winzig im Vergleich. Die Behörden waren heillos überfordert. Die Unfähigkeit, mit dem, was sich vor ihren Augen abspielte, zu kommunizieren, lähmte sie. Es gab niemanden, mit dem man verhandeln konnte, niemanden, den man hätte anbrüllen oder einschüchtern können. Rowdy Yates war einfach da. Eine neue Entität, mit der man umgehen musste. Als der Komplex bereits den ehemaligen Strand Miamis erreicht hatte, wurde ein weißes Banner von Wohnturm 1 herabgerollt. Dort stand: Lasst uns ziehen. Wir wollen kein weiteres Unglück. Wir wollen nur weg. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war, als das passiert ist. Das war so eine Wahlkampfveranstaltung in einem Altenheim, zu der ich alleine angereist bin. Danach gab es ein Mittagsbuffet, wo ich den Senioren Fragen beantworten und erklären musste, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Irgendwann bin ich aufs Klo und habe die Eilmeldung gelesen, die Bilder gesehen, die fassungslosen Gesichter, die Memes. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Als ich zurückkam, wollten sich die Seniorinnen weiter über Lokalpolitik unterhalten. Aber ich konnte mich kaum auf die Gespräche konzentrieren, weil ich die ganze Zeit an Miami dachte und wie krass das ist. Und da ist mir plötzlich klar geworden, als ich in diese weißen, ahnungslosen Gesichter blickte, dass ich der einzige Mensch in diesem Raum war, der wusste, was in diesem Moment geschah. Dass ich ganz allein war mit diesem Wissen. Also wir saßen im Büro und haben das Ganze auf CNN verfolgt und alle so, ach du Scheiße. Und dann, das war so dumm, kommt ein Kollege rein aus einem Meeting, sieht die Bilder und meint nur, boah, geil, ist die Werbung von uns? Ich lag mit hohem Fieber im Bett. Habe ich dich an dem Tag abends angerufen? Ja, kann sein. Ja. Wir waren noch lange im Büro. Und wir spielen also Bewohnerinnen an Bord von Rowdy Yates und checken nicht, was abgeht? Die Handlung setzt am 6. Tag nach dem Jungfernflug an. Aktuell fliegt Rowdy Yates irgendwo über dem Atlantik. Wohin, wisst ihr nicht. Manche spekulieren Kap Horn, die Antarktis, eine unbewohnte Insel. Andere sagen, ihr fliegt im Kreis. Ihr drei habt gerade gemeinsam gefrühstückt. Nun verlasst ihr die Wohnung. Heute stehen wichtige Dinge an. Ich habe viele Fragen. Bitte? Wie versorgen sich die Leute? Noch lebt man von privaten Lebensmittelvorräten. Es ist jedoch allen klar, dass diese endlich sind. Deshalb haben einige begonnen, Grünflächen umzugraben, um Gemüse anzubauen. Haustiere wurden angeblich noch keine gegessen. Und Strom? Gibt es mittlerweile wieder, wenn auch nur sehr begrenzt. Auf einigen Dächern wurden erste DIY-Windräder aufgestellt. Bei tausenden Menschen ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass einige was von Elektrotechnik verstehen. Trinkwasser, wenn das die nächste Frage wäre, gewinnt man aus Nebel und Regen. Aha. Du meintest, dass wir vom Abheben überrascht wurden. Es waren also nicht wir oder die Bewohner, die das verursacht haben. Korrekt. Wer steuert dann das Ding? Das ist die entscheidende Frage, die ja auch in Wirklichkeit bis heute ungeklärt ist. Die meisten gehen davon aus, dass Miami Punk dahinter steckt. Restlos geklärt ist das jedoch nicht. Unter anderem, weil man schlicht nicht weiß, wo genau die sich innerhalb des verwinkelten Baus aufhalten sollen. Das waren diese Anarchistinnen. Jein. Miami Punk war ein Konglomerat militanter Gruppierungen, die sich vom spiritualistischen Kongress abgespaltet hatten. Eine einheitliche Ideologie hatten sie nicht. Sie einte allenfalls ein fragwürdiger Geist des Widerstandes. Warum haben die USA damals eigentlich niemanden evakuiert? Die wurden doch beschossen. Richtig. Und am Ende war den Behörden nicht klar, ob die Menschen an Bord überhaupt gerettet werden wollen. Man begleitet Rowdy Yates deshalb aus sicherer Entfernung mit Luftschiffen. Ich nehme mal an, dass die Elektrotechnik-Leute mittlerweile auch schon eigene Funkgeräte gebastelt haben, oder? Ja. Allerdings werden Radiowellen von einem noch unbekannten Ort im Komplex unterdrückt. Mhm. Ihr seid also abgeschnitten vom Rest der Welt. Viele Hoffnungen ruhen daher darauf, die Quelle dieses Störsignals zu finden. Tausende Menschen, hast du gesagt? 15.000, ja. Da Rowdy Yates mittags abgehoben ist, waren aber viele vermutlich gerade außer Haus. Wie viele an Bord sind, weiß daher im Moment niemand. Ein Zensus wird vorbereitet, um die Ressourcenverteilung besser planen zu können. Allerdings richtet sich dagegen Widerstand, weil unklar ist, wer dieses Wissen verwalten und daraus Schlüsse ziehen soll. Es gibt also keine zentrale Orgastelle? Nein. Und genau das ist die erzählerische Prämisse dieses Abenteuers. Ihr findet euch in einem Moment der Unordnung und des Aufbaus wieder. Alles ist fragmentiert. Zwei Gruppen haben zum Beispiel unabhängig voneinander begonnen, sämtliche Bücher zu sammeln, um eine Bibliothek anzulegen, können sich aber nicht einigen, wie man sie sortieren soll. Alles ist offen. Regeln, Rechte, Bündnisse, Feindschaften. Nichts ist in Stein gemeißelt. Das müssen so absurde Tage an Bord gewesen sein. Man denkt sofort, Kannibalismus, Mord und Totschlag. Aber vielleicht waren noch alle nett zueinander bis zum Schluss und haben sich beim Absturz an den Händen gehalten. Aus dem Grund hat sich Decoy ja auch so sehr in das Setting verliebt. Weil wir kaum etwas darüber wissen, was sich in jenen 17 Tagen abgespielt hat. Keine Überlebende, keine Aufzeichnungen. Wir können es uns nur vorstellen. Stichwort Mord und Totschlag. Gibt's sowas wie ein Gewaltmonopol? Polizei? Das ist der Elefant im Raum, über den niemand spricht. Die ersten Tage der Reise waren von einem starken Gefühl der Solidarität geprägt. Alle waren gleichermaßen Betroffene. Man fühlte sich zugehörig zur Gemeinschaft der Verletzten. Doch mit jedem verstreichenden Tag schien sich die Stimmung zu wandeln. Ein Gemisch aus Normalität und fürchterlicher Angst vor den anderen, auch weil sich Verteilungskämpfe verschärften. Und auf einmal ist es wahrscheinlich nicht unerheblich, dass ein Teil der Bewohner im Besitz von Schusswaffen ist und der andere nicht. Bisher ist es noch ruhig, aber ihr ahnt, das muss nicht so bleiben. Denn jeden Tag werden es mehr Bewohner, die ihre Wohnung nur mit einem Halfter oder ihrer AR-15 verlassen. Gut, dass ich meine Smith & Wesson hab. Piu, piu. In der Tat bist du der Einzige aus eurer WG, der eine Feuerwaffe besitzt. Ich fühle mich allerdings ausschließlich dem Legen von Eiern zum Überleben meiner Rasse verpflichtet, damit das klar ist. Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte? Wo soll man denn anfangen? Sehr gute Frage. In der Tat ist es ein extrem umfangreiches Setting. Das liegt daran, dass es ursprünglich als Kampagne konzipiert wurde, die hunderte Stunden dauert und bei der man die gesamte Reise durchspielt. 2000 Seiten Storybook, 400 NPCs, 90 verschiedene Endings. Puh. Weil De Coyle das Setting so mochte, hat er später eine kürzere Version veröffentlicht, in der man auf einen engeren narrativen Pfad gesetzt wird. Diese Version spielen wir. Und zwar befindet ihr euch auf dem Weg zum spiritualistischen Kongress, der sich als Versammlungs- und Diskussionsort etabliert hat. Flat Earth, Anti-Vax, Globally, Antisemiten. Wirklich vertraut seid ihr noch nicht mit dem Rhythmus und den Abläufen des Kongresses. Bisher wart ihr dort nur mehr interessierte Zuhörerinnen. Nun wollt ihr eine aktivere Rolle bekleiden, einen Beitrag leisten. Ihr verlasst also euren Wohnturm und lauft zum benachbarten Turm 1, an dessen Fuß sich der Kongress beheimatet hat. Auf eurem Weg kommt euch eine Nachbarin entgegen, die frisch aufgefüllte Wasserflaschen in ihrem Einkaufswägelchen hinter sich herzieht. Hallo, habt ihr gehört? Was? Die suchen angeblich Freiwillige für einen Suchtrupp, der heute in die Katakomben aufbrechen soll. Meint sie mit Katakomben den Keller des Gebäudekomplexes? Die armen Seelen, die man darunter hinschickt. Was wollen die denn da finden? Na, die ganzen Maschinen, die den Kahn in der Luft halten. Die Schuldigen. Und wer genau organisiert diese Suchaktion? Irgendwer im Kongress. Wer, das weiß ich nicht. Ich setz da ja keinen Fuß rein. Das mit dem Suchtrupp hat mir Irene erzählt, eben gerade bei der Wasserausgabe. Warum setzt du da keinen Fuß rein? Das sind Rattenfänger, junge Frau. Also bitte, wie kann man das nicht sehen? Und jetzt locken sie noch mehr an in ihre vergifteten Säle. Meine Nachbarin, die war eigentlich immer eine Vernünftige. Ich kenne sie seit 25 Jahren. 25 Jahre. Es ist die Angst. Die Angst vor dem Nichts, die Leute da reintreibt. Ah, allgemeines Misstrauen. Okay. Natürlich. Die Einzige, der ich hier an Bord traue, ist meine Tochter. Und Jesus Christus, unserem Erlöser. Schönen Tag noch. Sie geht ihr klappriges Wägelchen hinter sich herziehend. Ihr lauft weiter, erreicht schließlich den Kongress. Es gibt keinen Haupteingang, keine Schwelle, die man überschreitet. Irgendwann steht man einfach in seinen wurzelartigen Fluren. Die liebevoll geschmückten Räume haben etwas Provisorisches. Eine Mischung aus besetztem Haus und Fachmesse. Es gibt vegane Essensstände, Leute mit Notizheften und sogar einen Hort für Kinder. Und auch wenn die ursprüngliche Arbeit des Kongresses, nämlich ganzheitliche Erklärungen für die Mechanismen des Universums finden, aufgrund der aktuellen Umstände in den Hintergrund gerückt ist, werden weiterhin Seminare angeboten. Ein Mann drückt euch einen Flyer mit Unterwassermotiven in die Hand. Entschuldigung. Guten Morgen. Wo können wir uns für den Kellersuchtrupp eintragen? Oh, das weiß ich leider nicht. Am besten fragt ihr mal ein aktives Mitglied. Die kennen die organisatorischen Laufwege von hier. Tragen die Uniform oder woran erkennen wir die? Nein, man erkennt sie höchstens daran, dass sie aussehen, als würden sie hier im klassischen Sinne arbeiten. Zum Beispiel mit einem Besen in der Hand oder einem großen Schlüsselbund oder... wenn man vom Teufel spricht, er zum Beispiel. Pablo, warte mal kurz. Komm mal kurz. Diese jungen Leute wollen sich für diese Kelleraktion melden. Ah ja? Freut mich zu hören. Dann muss NRO nicht ganz allein aufbrechen. Geht zu Patricia Chiappello oben in den Büros. Die führt Buch über fast alle Projekte. Korrekt, danke. Und falls ihr noch Zeit habt, nachher tagt unser Seminar, in dem es ganz verkürzt gesagt darum geht, dass alles Leben aus dem Wasser kam und eines Tages ins Wasser zurückkehren wird und was das alles mit unserer Reise zu tun hat. Kommt gerne vorbei. Es gibt Salz und Radieschen. Flat Earth, Anti-Vax, NFT-Opfer. Ihr folgt der Beschreibung und erreicht ein bescheidenes Büro mit unverputzten grauen Wänden. Verhangen mit Kalendern, Listen und einem signierten Poster der Tennisspielerin Michelle Zeiden. Die Frau hinter dem Schreibtisch, Patricia, ist um die 50. Sie ist ziemlich dünn, hat gefärbte Haare, trägt Pullover mit Halloween-Motiven und strahlt eine unfassbare Wärme aus. Erschreckt sich eigentlich nie jemand darüber, dass ich halb Mensch, halb Echse bin? Oh, hallo. Seid ihr wegen des Walfangprojektes da? Nee, wir würden gerne bei dieser Suchtruppennummer mitmachen. Und es hieß, du würdest das Ganze leiten. Hallo, ich habe euch eine Frage gestellt. Ich leite es nicht, ich verwalte nur. Jede und jeder, der oder die ein Projekt hat, kann zu mir kommen und ich kümmere mich dann darum, alles zu organisieren und zu dokumentieren. Die Namen, die Zuständigkeiten, all diese Dinge. Auch damit man Ressourcen effektiver nutzen kann. Wie kamst du zu dem Posten? Ach, das habe ich vorher schon ehrenamtlich im Kongress gemacht. Und jetzt ist es ja noch wichtiger, alles gut zu koordinieren, weil man ja nicht mal mehr eben schnell jemanden anrufen kann und sich absprechen kann. Weil es kein Internet gibt, wo alles zentral und für alle zugänglich gespeichert wird. Was steht denn heute sonst noch so an Projekten? Außer Walfang. Ach Gott, es sind so viele Initiativen, die parallel laufen. Und dabei landet ja nur ein Bruchteil davon auf meinem Schreibtisch. Unzählige werden ja eigenständig außerhalb des Kongresses umgesetzt. Vor allem so technische Sachen. Da helfen sich die Leute einfach selbst. Und das findet man hier nicht so gut? Doch, doch, unbedingt. Das ist in vielen Fällen unbürokratisch und toll. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Und wenn manche nun mal Strom haben oder was auch immer, dann sollten andere nicht davon ausgeschlossen werden. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb brauchen wir eine gebündelte Übersicht darüber, was gerade ansteht, was gerade gemacht wird. Die Arbeitsgruppe, die Inventur macht, die ist ein gutes Beispiel. Die gehen von Wohnung zu Wohnung, um zu dokumentieren, was da so an nützlichen Dingen zu finden ist, von denen alle profitieren können. Was ist denn jetzt mit dem Suchtrupp? Also genau genommen marschieren heute sogar zwei unterschiedliche Trupps los. Einer wird sich auf die Suche nach Materialien machen, die von den gescheiterten Umbauarbeiten der Investoren übrig geblieben sind. Leider sind da in letzter Zeit riesige Mengen verschwunden. Niemand weiß wohin. In jedem Fall ist es nun wichtiger denn je, die letzten Reservoirs ausfindig zu machen. Da könnte ich euch also auch für eintragen, wenn ihr wollt. Boah, nee. Suchtrupp Nummer 2. Genau, der wird in die Katakomben aufbrechen. Da sollen ja vor allem die ganzen Maschinen gefunden werden und möglicherweise auch diejenigen, die sie gebaut haben. Habt ihr keine Angst, dass, wenn man die Verantwortlichen findet und zur Strecke bringt, dass die dann den ganzen Komplex wie ein Stein in den Ozean fallen lassen? Natürlich. Ich selbst bin auch in keiner Weise davon überzeugt, dass wir unbedingt die Schuldigen finden müssen. Was hilft uns das? Ich glaube, die meisten wollen einfach nur die Kontrolle über Rowdy Yates übernehmen, bevor die Vorräte knapp werden. Und dann? Manche wollen an einem mutmaßlich paradiesischen Ort landen. Auf Madeira zum Beispiel. Andere wollen einfach nur umdrehen und Rowdy Yates genau da wieder absetzen, von wo er aufgestiegen ist. Was würdest du denn vorschlagen? Naja, die grundlegenden Sachen eben. Sofort mit dem großflächigen Anbau von Nahrung beginnen. Sämtliches Saatgut vergemeinschaften. Haustiere züchten. Und demokratische Strukturen aufbauen. Und so weiter. Den Keller zu erkunden hältst du also für sinnlos? Nein, eigentlich nicht. Denn eine Sache erhoffe ich mir davon schon. Es ist ja so, dass der Suchtrupp auch die Quelle des Störsignals finden soll, das sämtliche Radiowellen unterbindet. Diese Quelle zu finden halte ich für essentiell. Dann könnten wir mit der Außenwelt kommunizieren. Evakuierungen, Lebensmittellieferungen, viele Dinge würden dann auf einmal möglich werden. Und woher weiß man, dass das Störsignal von da unten kommt? Das kann man wohl mit so einem kleinen Apparat feststellen. Also, wie weit man von der Quelle des Signals entfernt ist. Mit dem ist man schon sämtliche Wohntürme rauf und runter gelaufen. Es muss also aus dem Keller kommen. Gut, wie dem auch sei, tragt euch hier bitte mit Namen, Wohnort, also Turm und Stockwerk ein. Meldet euch bei Anna O., sie leitet den Suchtrupp an. Ihr findet sie im Toronto-Saal. Sie hat kurze, lockige Haare. Ich weiß allerdings nicht, ob sie jetzt schon da ist. Das Treffen ist erst für 10 Uhr angesetzt. In der Zwischenzeit könnt ihr es euch ja gemütlich machen. Schaut mal am Programmaushang, vielleicht findet ihr ja etwas, das euch gefällt. Junge, Junge, ist das vielleicht ein Slowburn? Ach, und eine Sache noch. Wie ich sehe, bist nur du bewaffnet. Wahrscheinlich kann Anna O. euch beide aber auch noch irgendwie ausstatten. Ich weiß nicht, ob sie gestern noch was organisieren konnte. Wir hatten kurz darüber gesprochen. Es wird sich aber sicher etwas finden, damit ihr nicht mit leeren Händen darunter müsst. Was vermutet man denn so Schlimmes in den Katakomben? In jedem Fall nicht nur Menschen. Ah, Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand den Keller erkunden will. Also schon vor dem Abflug, meine ich. Die meisten davon sind allerdings nie zurückgekommen. Und die, die zurückfanden, kehrten nicht als das wieder, was sie vorher mal waren. Sie können sich kaum verständlich machen über das, was sie da unten gesehen haben. Es muss wie ein alles verschlingender Traum sein, der immer schrecklicher wird, je tiefer man vordringt. Mit jedem Stockwerk, jedem Flur steigt man tiefer in die Finsternis. Geil. Gibt's einen Überlebenden dieser Expeditionen, mit dem wir mal reden könnten? Mir ist niemand bekannt. Okay. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Lasst niemals das Seil los. Was denn für ein Seil? Ah, das erklärt euch Anna O. Wenn ihr mich entschuldigt, hier türmt sich die Orga auf. Lasst die Tür ruhig offen. Und grüßt Anna O von mir. Ihr verlasst Patricias Büro. Kehrt zu den Fluren des Kongresses zurück, die sich nach und nach mit Menschen füllen. Okay, lass erst mal den Saal suchen. Ihr fragt euch zum Toronto-Saal durch. Anna O ist, wie angekündigt, noch nicht da. Ihr habt also noch etwas Zeit. Im Aushang findet ihr eine Übersicht des heutigen Programms. Ins Auge springen euch ein Seminar mit dem Titel »Wir alle spielen Theater«, in dem es darum geht, dass die Wirklichkeit nur ein Kunstwerk höherer Mächte ist. Eine AG zur Etablierung einer verfassungsgebenden Versammlung, eine Vorlesung von Esena Todd über die Tagebücher von Levin Copps und eine AG zur Konfiszierung sämtlicher Waffen an Bord. Mich würde interessieren, an was für einer Verfassung wir arbeiten. Ja, Copps könnte aber auch gut sein. Ist halt eine Vorlesung. Ja, dann lass halt den Zufall entscheiden. Okay. Gerade Zahl Copps Vorlesung, ungerade Verfassungspeople. Alles klar, dann zu den Verfassungspeople. Ihr lauft zum Budapest-Saal, in dem die AG Verfassung tagt. Vor dem Saal hat sich eine Gruppe Menschen versammelt. Sie diskutieren aufgebracht. Tut mir leid, wir vertagen die heutige Sitzung. Versucht es morgen nochmal. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass hier gerade alles drunter und drüber geht nach der Nummer von heute Morgen. Nee. Welche Nummer? Habt ihr nicht mitbekommen, dass eine Gruppe von einem Balkon des Turm 6 den poetischen Staat ausgerufen hat? Mit der Forderung, sich... Bitte, was? Mit der Forderung, sich ihm anzuschließen. Und ich meine, natürlich kann man sagen, lass die doch machen. Aber auf der 6 stehen nun mal die meisten Windräder. Also, es ist schon alles ein Wahnsinn. Moment mal, woher kennst du den poetischen Staat? Das stammt aus DeKoyles Storybook. Woher sollte der den kennen? DeKoyle hat ja auch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Aus seinen Texten geht hervor, dass er sich immer zu Deutschland verbunden gefühlt und die hiesigen Nachrichten verfolgt hat. Ja, aber du kennst den poetischen Staat ja anscheinend auch. Ich habe mich eingelesen für den Fall, dass ihr hierher kommt, ja. Was für ein Staat? Der poetische Staat. Das war so ein interventionistisches Kunstprojekt von zwei Lyrikerinnen. Lisa Sattler und Yolanda Lopez. Angelehnt an die Situationistische Internationale. Die wollten den Staat gründen, basierend auf Poesie. Die SZ hat sogar deren Manifest abgedruckt. Einen ganzen Sommer lang sprach die bundesrepublikanische Kulturlandschaft von nichts anderem. Die Entstehung der Schrift ist menschheitsgeschichtlich begleitet worden von der Gründung von Städten und Reichen, von der Integration einer großen Zahl von Individuen in ein politisches System. Die Schrift hielt Einzug, weil sie Ausbeutung begünstigte. Wir müssen annehmen, dass ihre primäre Funktion darin besteht, Versklavung zu erleichtern, Listen zu führen. Die Verwendung der Schrift zu uneigennützigen Zwecken, also im Dienst intellektueller und ästhetischer Befriedigung, war und ist ein sekundäres Ergebnis, wenn nicht bloß Mittel, um das andere zu rechtfertigen, zu verschleiern. Unsere Schrift ist krank. Sie muss geheilt werden. Poesie heißt Aufstand und Wildnis und innere Betrachtung und Feuer und Wunder und treue Hingabe. Sie steht für, wie es bei William H. Guess heißt, das, was sein könnte. Lopez Sattler, 2009. Vom Feuilleton wurden sie als Retterinnen in Strumpfhosen verlacht. Obwohl sie eine kleine, verschworene Anhängerschaft versammelten, mit der sie bundesweit Aktionen durchführten. Unter anderem auch diese in Anführungszeichen, Geiselnahmen, bei denen Menschen im Alltag, zum Beispiel an der Supermarktkasse, ein Gedichtband an den Kopf gehalten und ihnen gegen ihren Willen zeitgenössische Lyrik vorgelesen wurde. Ja, hast du die mal kennengelernt? Ich habe da mitgemacht. What? Ja, das war während meines ersten Semesters. Jolanda hat auch in Leipzig studiert. Wir waren zusammen in einer Lyrikwerkstatt von Oswald Egger. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Irgendwann fing sie dann mit ihren Pamphleten an. Dann tauchte Lisa Sattler auf. Und ich war halt 19 und ich fand die beiden einfach nur krass. Bin zu den Treffen gegangen und habe auch bei 2 Performances mitgemacht, die mir im Nachhinein komplett peinlich sind. Gibt's die noch? Nein. Schon im nächsten Jahr waren unsere Aktionen kaum noch eine Meldung wert. Die Gruppe ist dann auseinandergebrochen. Lisa und Jolanda sind angeblich mit der verbleibenden Kadre in den guyanischen Dschungel geflohen. Aber später kam raus, dass es inszeniert war, dass die nie gesucht wurden. Ich glaube, Lisa ist dann ans Bard College gegangen. Und jetzt tauchen die in diesem Game auf. Ja, anscheinend. Wir haben fürs Erste alles verschoben. Wir müssen jetzt erstmal klären, wie wir uns dazu verhalten. Wir wollen natürlich keinen Konflikt, können das aber auch nicht einfach hinnehmen. Was haben die denn proklamiert? Wir haben ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was sie wollen. Klingt on point nach poetischem Start. Nur eine Sache war klar. Sie rufen auf, den Kongress zu boykottieren und kollektive Entscheidungen in Turm 6 zu treffen. Wer hat eigentlich den Kongress gegründet? Weiß man nicht. Eine populäre Theorie ist Levin Cops und seine Ex-Frau Agatha. In jedem Fall gibt es aktuell niemanden, der die Gründung für sich beanspruchen würde. Aha, ah. Ihr steht jetzt vor der Entscheidung. Wollt ihr euch dieser AG anschließen? Sie planen nachher zum Turm 6 zu marschieren und die Vertreterinnen des sogenannten poetischen Staates zur Rede zu stellen. Oder haltet ihr an eurem Plan fest, die Katakomben zu erkunden? Darf ich nochmal erwähnen, wie auffällig es ist, dass wir hier schon wieder auf etwas sehr Privates aus der Vergangenheit von jemandem von uns stoßen? Ja. Auf jeden Fall Keller. Und bitte keine Gespräche über Politik und Konzeptkunst, bitte. Das halte ich einfach nicht aus. Och, naja, wäre schon witzig, in-game auf Jolanda oder Lisa zu treffen. Bitte nicht. Aber mich zieht's auch eher in den Keller mit seinen House of Leaf / Jeff Windermere-mäßigen Albtraum-Vibes. Gott sei Dank. Kann ich dich danach, also nach dem Game, was zu DeKoil und dem poetischen Start fragen? Wir spielen erstmal weiter. Okay. Ihr verabschiedet euch und geht zurück zum Toronto-Saal. Dort warten mittlerweile 3 Personen, darunter auch eine Frau. Sie trägt essbare Schmuckstücke, Ketten, Armbänder und Uhren, wie man sie früher im Schwimmbad gekauft hat. Sie verströmen einen angenehmen Duft und hinterlassen schimmernde Spuren auf ihrer Haut. Die Frau ist schön, trotz ihres Gesichts, das aussieht, als wäre da ein schwarzes Loch in der Mitte, das alle Muskelpartien zu seinem Ereignishorizont zieht. Wir haben uns schon bei Patricia gemeldet. Wir sind am Start. Sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute noch mehr werden. Mein Name ist Anna Au. Ich war oder bin aktives Mitglied des Kongresses, zuständig für so bautechnische Dinge. Eigentlich hatten sich meine Eltern gewünscht, dass ich Schauspielerin werde, weil ich mal als Baby in einem Kinofilm mitgespielt habe. Ihr Haus ist voll mit den Filmplakaten. Könnt euch vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als ich Metallbauerin mit Fachrichtung Nutzfahrzeugbau wurde. Sorry, dass ich nochmal nachfrage. Aber sind wir jetzt die Ersten, die auf die Idee kommen, mal in den Keller zu gehen? Du meinst seit dem Abflug? Ja. Nein, es ist schon mal eine Gruppe los, gleich am zweiten Tag. Zumindest weiß ich nur von der. Alles andere sind Gerüchte. Das waren 10 Personen. Niemand kehrte zurück. Dass wir heute 6 sind, ist also gar nicht schlecht. Das hier sind übrigens Rioch und Tom. Rioch wohnt in der 5 und war mal Pionier bei der US-Armee. Kennt sich bestens mit Funktechnik und Kundschaften aus. Tom wohnt in der 4 und ist eigentlich Ringer. Oh, wie heißt denn der Verein, Tom? Ach, das ist so ein ganz kleiner, den ich mit einer Freundin gegründet habe. Kennt man eigentlich nicht. Mhm. Und wie heißt er? Die olivgrünen Makrelen. die olivgrünen Makrelen. Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Drittes Abenteuer. Das ist nicht die Wahrheit, das ist Sand. Episode 7. Das Mutterschiff. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tanner Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Patricia, Christiane Rosbach. Nachbarin, Frauke Pohlmann. Anna O., Sandra Gerling. Tom, Sebastian Schwab. Sowie André Agranowski, Cyril Hilfiker und Lilly Lorenz. Komposition Nikolai von Salwitz. Regie Iris Drögekamp. Sowie Felix Lehmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.